Ja, es war dann doch eine Überraschung, dass der Film Vincent will mehr die Lola in Gold bekommen hat. Ein Low-Budget-Film, der es geschafft hat, über 1 Million Menschen ins Kino zu bewegen. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, ist im Studio. Ist das denn ein würdiger erster Preis? Na, ich würde sagen, es ist ein durchaus sympathischer Film und er ist ja unter den nominierten Filmen für den Deutschen Filmpreis auch der Film gewesen, der beim Publikum am meisten Erfolg hatte, über 1 Million Zuschauer. Und ich finde, dass dieser Film eigentlich auch symptomatisch ist für das, was gerade im deutschen Kino passiert. Es ist ja in den letzten Monaten viel vom Konsenskino geredet worden, dass alles so ein bisschen bieder und brav ist. Und das, finde ich, stimmt tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zurzeit ins deutsche Kino gehe, ist das so ein bisschen wie mit so einem Mittelklassewagen fahren. Man kommt schon so sicher ans Ziel an. Also es gibt viele Modelle, will sagen, es gibt schon eine Genrevielfalt. Das kann man ja auch bei den nominierten Filmen feststellen. Also da hat Tom Tykwer doch eine moderne Gesellschaftsbeziehungskomödie aus Berlin gedreht. Es gibt Poll, einen großen Kostümfilm. Es gibt Goethe, der versucht, so ein bisschen das Kostümfilm zu entstauben und Goethe als Popstar zu zeigen. Andres Feil geht mit seinem Film Wer, wenn nicht wir in die Vorgeschichte der Raff. Also das sind alles, ist eine Vielfalt. Und trotzdem, wenn man jetzt wieder mal Vincent will mehr nimmt, habe ich das Gefühl, dieser Film hat von Anfang an so das Navigationssystem eingestellt und die Routenplanung wird dann verfolgt. Also zum Roadmovie, was dieser Film nun mal ist, gehört ja immer, dass mit der äußeren Bewegung die innere Bewegung der Helden einhergeht. Hier kriegen wir es mit 3 jungen Menschen zu tun, die Zwangsneurotiker sind. Der Titelheld leidet ja am Tourette-Syndrom und die fahren eben nach Italien mit einem geklauten Auto und man weiß von Anfang an, sie werden sich näher kommen, sie werden ihren Macken näher kommen. Das Ganze ist dann schön dekorativ in Szene gesetzt. Aber ich habe das nicht das Gefühl, dass dieser Film einfach, dass man davon noch in 2, 3 Jahren von spricht. Und ich habe das Gefühl, wir haben es hier mit einem Kulturpreis auch zu tun, dass da dem deutschen Film doch gerade was fehlt. Und vor allen Dingen, finde ich, sind es einfach die großen Bilder. Also wenn ich jetzt hier so sitze und Revue passieren lasse, mir fällt jetzt kein Filmbild ein, was für mich so für den deutschen Kino gerade steht. Ich habe den Hauptdarsteller und Drehbuchautor Florian David Fitz von Vincent will mehr noch direkt im Lola-Getümmel an der Bühne gefragt, wie sich sein Vincent denn verhalten hätte, wenn der die Lola bekommen hätte. Wahrscheinlich ähnlich, wie ich reagiert habe. Aber witzigerweise ist ja immer, wenn er gelöst ist, dann fallen ja auch keine Schimpfworte. Insofern, so wie ich vermutlich. Nämlich? Er würde sich freuen, wie jeder andere Mensch auch. Wie haben Sie sich diese schwierige Rolle erarbeitet? Die Ticks? Also psychisch hatte ich ja lange genug Zeit dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, mich vorzubereiten. Und Ticks musste ich einfach machen. Ich musste das lernen. Ich hatte große Angst davor. Ich dachte, das kann sehr schnell fake oder lächerlich oder übertrieben wirken. Und habe halt dann gemerkt, dass man das eher innen holen muss, von sich aus. Und tatsächlich, dass wir alle auf unsere Weise Ticks haben. Und wir einfach nur ein Filtersystem haben, das das vielleicht verhindert, dass man tickt. Und wenn man dem so ein bisschen nachspürt, findet man Dinge, die der Körper gerne macht. Und Ausweichbewegungen. Und den Weg bin ich dann weitergegangen. Sie haben ja wohl einige Szenen sehr oft gedreht, wo Sie sehr viel gegeben haben, sehr viel reingelegt haben in die Rolle und dann wieder reduziert. Da stelle mir das sehr schwer vor, so eine Rolle nicht auf einem Energielevel zu spielen, auf das man sich so einpegelt. Wie haben Sie das gemacht? Immer wieder von ganz hochtourig runterfahren? Ach, manchmal war es tatsächlich schwer, wieder runterzukommen. Das war eher das Problem. Manchmal habe ich gar nicht richtig gemerkt, ob... Und da wurde mir dann nach dem Take gesagt, dass ich genauso viel getickt habe wie in der Szene davor, dass ich das nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Aber sonst ist es ja wie jede andere Schauspielarbeit auch, wo man mal hochfahren muss und wo man mal wieder runterfährt. Es ist ja im Grunde auch ein Roadmovie. Die äußeren Bewegungen, die Figuren vollziehen, sind aber auch innere Bewegungen. Welche inneren Schritte vollzieht Ihre Rolle? Vincent? Naja, also Roadmovie ist ja ein sehr beliebtes Anfängermedium. Dem Fehler bin ich auch aufgelaufen. Oder dem, nicht dem Fehler. Ich liebe das Genre und weiß genau, diese Sachen innen birgt. Also, dass die innere und die äußere Bewegung sich... Es ist eine Reise und eine Reise der Seele. Und bei ihm fängt es ja sehr im Kleinen an und er kommt raus und entdeckt Freiheit und entdeckt aber auch dann ziemlich schnell, dass die Freiheit halt auch Konsequenzen hat. Und dass Freiheit, wie zum Beispiel die Figur von Caroline Herford sie auslebt, dann am Ende natürlich bittere Konsequenzen haben kann. Und dass man mit seiner Freiheit dann auch vielleicht in die Freiheit von anderen eindringt. Der Film ist ja unglaublich erfolgreich, hat glaube ich schon über 1 Million Zuschauer. Wie erklären Sie sich das? Ist das, weil es leichter ist, diese Schwächen mitzuerleben als Publikum? Ich glaube, das ist bestimmt ein Teil davon. Also es gab ja viele Leute, die gemeint haben, Tourette in der Hauptrolle wird nicht funktionieren und das wird immer nur als Kasperltheater funktionieren, aber... Ich glaube tatsächlich, dass die Leute fähig sind, ganz schnell sich auf jemanden einzulassen, sobald jemand wirklich da ist und eine Figur in irgendeiner Weise ernst genommen ist. Und dann glaube ich, kann man sehr schnell nachvollziehen, wie es jemandem geht, weil man selber ja auch vielleicht nicht so gestrickt ist, wie man sich vielleicht manchmal wünschen würde. Und jeder muss mit solchen Sachen klarkommen. Und das hilft den Leuten bestimmt, das nachzuvollziehen. Ist dieser Film für Sie jetzt wirklich der Durchbruch? Das kann ich nicht beurteilen. Ist auf jeden Fall heute auf jeden Fall ein Rausch. Ein Rausch, den Florian David Fitz empfunden hat, als er die Lola in Gold bekommen hat für seinen Film Vincent will mehr. Jetzt ist er also ein Lola-Star. Dabei hat er ja angefangen, wohl Anke Lewicke als RTL-Seriendarsteller. Ja, Dr. Diaries, da spielt er einen der Ärzte, der bei den Frauen gerade sehr beliebt ist. Und ich meine, wenn man ihn so anhört, das ist schon furchtbar sympathisch alles. Und dennoch muss ich einfach daran denken, so bei den Oscars ist es ja auch häufig so, dass gerade wenn Schauspieler Behinderte spielen, dann gerne der Oscar vergeben wird. Und ich muss dann einfach an August Diehl denken, der ja Bernhard Vesper bei Andres Fay, Wer, wenn nicht wir, spielt. Und das ist einfach von der ganzen Anlage schon eine schwierigere Rolle, also diese Schizophrenie eines Mannes zu zeigen, der das Nazi-Werk seines Vaters verteidigt und gleichzeitig aber dann für linksterroristische Werte auch kämpft, für eine liberalere Gesellschaft. Und das, was August Diehl da leisten muss, das sind noch viel andere Töne. Und da kommt auch ein ganz anderes Gesellschaftsbild mit rein, ein Porträt einer Generation. Und das hat Vincent Willmeer ja gar nicht. Also der Film bleibt eindimensional letztlich. Wer, wenn nicht wir, von Andres Fay hat in den ganzen Nebenkategorien diesmal gar nichts bekommen. Insgesamt bester Film in Bronze. Die Lola in Silber, die ging an die Schwestern Yasemin und Nesrin Chamdarelli für Almanya. Willkommen in Deutschland, diese Integrationskomödie über die Geschichte der ersten Einwanderergeneration in Deutschland. Und die beiden Schwestern wollten ihre Dankesrede eigentlich folgendermaßen vortragen. Zuerst wollten wir Kauderwelsch reden, also was es ja auch in unserem Film gibt. Und dann fing ich an mit sehnverdattet Gästeblüter. Wie gesagt, nee, siehst du, da fängt schon wieder an. Ich war so aufgeregt. Also, nee, ich wollte sagen, sehnverdattet Damske Bubskast. Wir sahen Krucker. Kruckerwuddelig. Und da habe ich immer den Haker gehabt. Genau. Und wie kommt es, Nesrin? Was hätte ich sagen müssen? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur die Übersetzung. Und dann Deck-Ute. Deck-Ute. Okay, es geht wieder los. Ja, ja, ich krieg's nicht auf die Reihe. Super Kauderwelsch, Anke Lewicke. Was bedeutet das? Ja, das soll deutsch sein. So hört sich zumindest deutsch für Türken an, die in den 60er, 70er Jahren von der Türkei nach Deutschland kamen. Und das finde ich dieses Schöne an diesem Film Almanya, dass auf einmal wir Deutschen die Komischen sind, wir die Ausländer. Und das macht dieser Film einfach unheimlich schön, wie auch dann über das Christentum hergezogen wird, wie der kleine türkische Junge vor dem Jesus am Kreuz einfach wegrennt, weil er Angst hat. Und wenn ich mir so Almanya anschaue, finde ich, ist das genau die Multikulti-Komödie, die Deutschland vielleicht gerade braucht, weil sie mit so einem unheimlich schönen Selbstverständnis erzählt ist. Es geht ja um eine Familie seit drei Generationen schon in Deutschland und man hat einfach das Gefühl von der Erzählhaltung, dass es hier um Menschen geht, die sind schon mittenmang in unserer Gesellschaft einfach angekommen. Und dadurch ist dieser Film einfach viel weiter als unsere Diskussion, wo es immer noch am Rande der Gesellschaft und diese ganzen Integrationsprobleme, das gibt es da gar nicht. Und das alles noch so schön und komisch zu erzählen, das hat mir gefallen. Und vor allen Dingen ist es für mich ein Film, wo eben der Humor und die Witze so ein Nachhallen, Echo haben, weil sie wirklich eine gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Als ganz heißer Kandidat galt Tom Tykwer. Nominiert war er in 5 Kategorien für seinen Beziehungsfilm 3 und 3 Preise hat er dann auch bekommen. Hat er mehr verdient? Ja, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht das ausgewogenste, das reifste Werk, aber Tom Tykwer steht sich ja auch gerne selbst immer im Wege. Vielleicht ist der Film dann doch zu manieristisch geraten und ich frage mich, vor 10 Jahren haben wir immer gestöhnt, wenn wir nochmal einen Film gesehen haben, der aus München kam, eine Beziehungskomödie, da haben wir uns immer über das gutbürgerliche Milieu beklagt und hier frage ich mich einfach diese coole Berliner Kulturszene, die so unironisch letztlich doch gezeigt wird bei Tom Tykwer, ob die uns nicht auch einfach irgendwann nervt. Und ansonsten glaube ich, dass er eigentlich höchstwahrscheinlich bei einer Jury die Goldene Lola gewonnen hätte, aber die Filmakademie stimmt ab. 1200 Mitglieder sind das mittlerweile und dadurch, denke ich, wird in der nächsten Zeit immer diese Entscheidung sich auch dem Publikumsgeschmack mehr annähern. Und da, finde ich, muss man immer wieder drüber nachdenken und da muss man sich auch nur die nominierten Filme anschauen, warum so gewagte Genrestücke wie Im Schatten von Thomas Aslan gar nicht mehr dabei sind. Also ich habe schon das Gefühl, alles, was so ein bisschen was Neues probiert, ein bisschen schwieriger ist, findet da eigentlich keinen Raum mehr. Ausgezeichnet wurde 3 für den besten Schnitt, die beste Regie und Sophie Reuss als beste Hauptdarstellerin. Ich habe Tom Tykwer selbst gefragt, ob er ein bisschen enttäuscht ist, dass es nur 3 Lolas geworden sind. Man sitzt ja nicht hier und will die Liste abhaken. Man kann ja auch nicht voraussetzen, dass man überhaupt irgendwas gewinnt. Und die Wahrheit ist, dass man da mit einem Film überhaupt hinkommt, bedeutet ja immer schon, dass es eine Spur hinterlassen hat. Und darauf kommt es einem natürlich am meisten an. Auch für die anderen Preise, für die man nominiert ist, wenn man da sitzt, will man ja auch gewinnen. Aber das ist echt normal. Das habe ich jetzt auch nicht zum ersten Mal so erlebt. Dieser wunderschöne Film 3, was schafft der, was das Leben nicht schafft oder was im Leben schwieriger ist? Das weiß ich nicht. Ich finde, er versucht eigentlich, dem Leben das abzuringen, was wahnsinnig vielen Leuten ja auch gelingt, sich nämlich auf Beziehungen einzulassen und was zu riskieren im Gefühlsleben, was nicht nur einfach irgendeine vorgeschriebene Form erfüllt oder was einem so eingetrichtert worden ist von den Menschen, um die man herum so aufgewachsen ist, weil die ja oft die anderen und die Fremden und die falschen Bilder von unserem Liebesleben haben. Und das zuzulassen, was man für Sehnsüchte hat, davon handelt der Film. Und Gott sei Dank kenne ich dann doch zumindest einige Leute, die sich das trauen. Ausgangspunkt soll ja eine Sammlung von Geschichten von gelungenen Zweierbeziehungen gewesen sein. Wie ist daraus die Dreiecksgeschichte entstanden? Naja, die Zweierbeziehung, die der Film ursprünglich beschreibt und ja auch immer noch tut, ist ja eine, die vor allen Dingen dadurch besticht, dass sie schon so lange und viele Jahre auf dem Buckel hat und dass die das nicht schlecht hingekriegt haben, dass die eine Beziehung sind, die sich noch ernst nimmt, die im Austausch miteinander stehen, aber die natürlich die üblichen Verschleißerscheinungen auch auszuhalten haben. Und das war eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen Film, aber es war noch kein Film. Der Film entstand durch den Konflikt, den der Dritte hineinträgt. Und natürlich die Tatsache, dass sich beide in denselben verlieben. Die beiden Personen, die von Anfang an für diesen Film feststanden, waren Tom Tykwer und Sophie Reuss. Warum wollten Sie Sophie Reuss unbedingt als Hauptdarstellerin? Ach, weil ich einfach sie für eine unterbeschäftigte Protagonistin im deutschen Kino halte. Sie ist halt eben eine der wirklich bedeutenden Hauptdarstellerinnen, die wir haben. Und sie ist auch eine Person, die eine Leinwand ausfüllt mit einer gelebten Tiefe und einer gleichzeitigen Transparenz. Man kann wahnsinnig viel auf sie projizieren. Sie erfüllt ganz viele Sehnsüchte, die ich habe, bezogen auf Frauenfiguren im Kino. Und sie stürzt sich eben obendrein auch noch mit einer großen Lust und natürlich der ihr scheinbar unbegrenzt zur Verfügung stehenden Intelligenz in die Arbeit, dass es für einen Regisseur natürlich ein großes Geschenk ist. Sie ist krank, sie kann heute nicht hier sein bei der Preisverleihung. Haben Sie eine SMS geschrieben und was haben Sie ihr geschrieben? Einfach nur, du hast ihn, jetzt kannst du einschlafen. Wie könnte dieser Film weitergehen? Das weiß ich nicht. Man entscheidet sich sehr bewusst für ein Ende, was dann in den Köpfen der Zuschauer weitergehen soll. Grundsätzlich durchweht den Film, glaube ich, eine sehr optimistische Luft. Und die soll uns auch hinaustragen, wenn die drei dieses eigentümliche Abenteuer dann versuchen. Was wünschen Sie sich fürs kommende Jahr für den deutschen Film? Kompromisslose Filme. Haben Sie einen in der Pipeline? Ja, aber der sieht so aus, als wäre er nicht auf Deutsch. Aber er wird hier gedreht. Insofern wird es einer dieser Filme, die man dann eher als Hybrid bezeichnen muss, weil sie halt sogenannte Co-Produktionen sind, bei denen man sich am Ende auf die englische Sprache einigen muss, damit man sozusagen solche Art von Projekten überhaupt auf die Beine stellen kann. Noch ein Stichwort mehr zur Geschichte? Der Film heißt Der Wolkenatlas und spielt in 6 verschiedenen Epochen auf 4 verschiedenen Kontinenten und ist eine Geschichte von Liebe und Mord. Klingt stark nach Traumfabrik. Ja, ich meine, es gehört zur Traumfabrik. Wir alle sind Teil davon. Das ist der Grund, warum wir Filme machen. Tom Tykwer, unmittelbar nach der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Im Studio Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin. Wie haben Sie eigentlich die ganze Veranstaltung, die Präsentation erlebt am Freitagabend? Ach, das lief doch ganz professionell durch. Und ich finde, Barbara Schöneberger hat so einen selbstironischen Glamour. Und dann kann sie auch ganz gute Witze verteilen. Was mich so ein bisschen stört, ist einfach, wenn dann die Leute, die die Preise vergeben, auf die Bühne kommen, dass die Texte dann für die Filme, für die Nominierten einfach nur so runtergesprochen werden. Also da habe ich das Gefühl, ich würde mir einfach wünschen, die sollten die Filme auch mal sehen, die sie dann hinterher auszeichnen. Also das finde ich noch so ein bisschen leblos alles. In der nächsten halben Stunde hören wir, wie Wim Wenders sich gefreut hat für Pina, die Lola für den besten Dokumentarfilm hat er bekommen. Und wir haben die Szenenbildnerin Silke Buhr abgefangen, die für ihre opulente Ausstattung des Films Poll den Preis für das beste Szenenbild bekommen hat.